Sonntag, 23. August 2015. Herzlich willkommen zur 7. Episode des Bandmaterial-Podcasts. Wir sind wieder vereint in einem Raum. Ja. Nein. Doch. Oh. Wir sind wieder vereint, alle zusammen in einem Raum und wir haben viel vor. Echt? Ja, ich habe hier sehr viel aufgeschrieben. Stimmt, dein Drucker hat es ausgedruckt. Nein, mein Drucker hat es nicht ausgedruckt. Ich habe es handschriftlich geschrieben, weil mein Drucker streikt. Aber macht ja nichts. Streiks sind ja bekanntlich dazu da, irgendwas zu erlangen. Ist das normal, dass das Lied läuft? Ja, okay. Und ich glaube, er streikt dafür, dass er Tinte kriegt. Könnte sein, oder? Alles klar. Forderungen wird nicht erfüllt. Nee, genau. Ja, wir haben viel vor. Wir haben hier ganz viele Themen zusammen. Ein bisschen. Paar nicht so bisschen tolle. Ja, und schöne. Schöne. Aber gibt auch gute. Ja. Soll ja vorkommen, habe ich gehört. Mit was wollt ihr anfangen? Oder nee, wollen wir anfangen? Egal. Alles klar. Also vielleicht nicht gerade mit dem Unerfreulichsten, ne? Doch, dann fange ich mit dem das machen wir am Ende. Du hast ja auf dem Zettel Orga stehen, dann machen wir die Orga doch zu Anfang. Machen wir die Orga zu Anfang, alles klar. Orga-Situation zur Musikmesse. Ja. Jonas ist ja Buhmann. Jonas kann sich mal kurz erklären. Möchtest du das kurz zusammenfassen? Ja. Und zwar durch meinen Beruf, Kfz-Mechatroniker, werde ich wahrscheinlich da, wo, es steht noch nicht fest, aber vielleicht werde ich dann... Das ist alles eine Vielleicht-Aussage. Großes Fragezeichen könnte dazu. Könnte sein. Es könnte sein, dass ich an dem Tag, wo Musikmesse ist, arbeiten muss. Das heißt, ich kann nicht runterfahren mit. Ich hatte auch schon... Nach Frankfurt. Nach Frankfurt, genau. Das sind mal so eben 5 Stunden. Ja. Ich eigentlich... Also, Idee war schon von mir, dass ich dann nachkomme. Aber falls das zeitlich irgendwie nichts wird... Dann haben wir ein Problem. Wird man euch beide zu zweiter antreffen? Wird man uns... Oder werden Basti und ich da zusammen hinfahren? Ja, obwohl, scheiße. Ein Wochenende mit Finn. Freust du dich nicht? Ja, wunderschön. Ja, ich weiß. Nee, so. Aber das ist einfach, passiert. Abwarten. Wenn da wollen halt die Rentner ihre Reifen haben und das ist halt wichtig. Abwarten und Däumchen drehen. Abwarten und Däumchen drehen, genau. Tee trinken. Oder Tee. Ja, Basti trinkt Tee, kann man dazu sagen. Wir haben gefühlte 38.000 Grad in diesem Raum. Und ich trinke Tee. Und Basti trinkt Tee. Und kein so Kaffee. So ungefähr eine Tasse kochendes Wasser in 2,5 Minuten oder so. Ja, aber, normal. Könnte höchstens sein, dass ich nachher ganz schnell zum Klo renne. Ja, wir können dann nach Hause. Aber nicht während des Podcasts. Ja, echt mal. Mir ist so aufgefallen, die ersten 5-6 Minuten sind einfach immer absoluter Schwachsinn. Ne? Ja. So reden. Ja. Und danach beruhigt sich das. Und vor allen Dingen ist mir aufgefallen, dass Jonas und ich auch gehen könnten und es wird nicht auffallen, weil du eh die ganze Zeit laberst. Ich halte überhaupt keinen Monolog. Aber irgendjemand... Zitat. Von euch beiden. Ja, Finn, kannst du mir die Flasche geben? Ja, ich mach dein Mikrofon aus, damit man die Flasche nicht so hört. Wieso? Dich hört man doch schon die ganze Zeit. Ja, danke. Danke, ich freue mich. Ich kenn Basti jetzt schon nicht, möchte einen Kommentar zum Zustand in Flüchtlingsheim abgeben. Aber ich habe das Ganze, weil man das Allgemeine immer wieder hört in Nachrichten und liest und Tagesschau und sonst was, springe ich mit euch zum Till Schweiger Interview bei Maischberger. Oh, das habe ich mir komplett reingezogen. Habt ihr das gesehen? Ja. Komplett. Ich glaube, das ist mit das geilste Video, was die ARD jemals auf YouTube hochgeladen hat, wo ich das gesehen habe. Ich habe das komplette mal live gesehen. Ihr suffisanter Blick. Müssen Sie jetzt hier gar nicht so bringen, ne, wenn Sie mich hier vorführen wollen. Habt ihr danach auch den Tweet noch dazu gelesen? Nee, habe ich nicht. Was war das? Ich kann auch nicht meine. Das war so 100%iger Flame. Von wem? Von Schweiger oder was? Von Schweiger gegenüber Twitter-Community. Okay. Aber es war einfach göttlich, das zu sehen. Dann sagen sie mal, sie gehen mir auf den Sack. Ich glaube auch, wenn, das wäre so, bei dem Thema wäre das so ausgeartet, dass, wenn die in einem Raum, er war ja zugeschaltet, ne? Der Schweiger hätte ihm auf die Fresse gehauen, oder was wolltest du sagen? Die hätten sich richtig krass angeschrien, mindestens. Und wenn die nicht aufeinander zugegangen wären. Wie, Flüchtlingslager. Ne? Ja. Das ist ja so. Ja, er möchte ja eins bauen. Ja. Oder unterstützen mit seiner Stiftung. Aber bevor wir jetzt auf Schweiger kommen, ich fand den Politiker, der was war das, Generalsekretär? Generalsekretär von Bayern, glaube ich, irgendwie sowas, ne? der hat ja die ganze Zeit versucht, ihn vorzuführen. Ja, also ich mochte den Typen überhaupt nicht. Ja, sind der Sie denn der Meinung, das geht so und so? Oder sind Sie in der Meinung, das geht so und so? Wie sind Sie denn der Meinung, wie wir das machen sollten? Er ist Politiker, er muss das wissen. Ja, genau. Aber nee. Wir wollen hier keinen Politik-Podcast machen. Nicht? Nee. Schade. Nein, wir machen hier Boulevardpresse. Ach so. Also, was ich mal pure allgemein an dem Thema Flüchtlingslager kritisieren möchte, die Sicherheit, mehr gesagt, die Einstellung der Flüchtlinge ist im Moment nicht so gerade überragend. Ja, Finn? Ja, das könnte richtig sein. Ja. Ja, das ist so, die sind schon wieder auf die Sicherheitsbeamten da losgegangen. Ja, Alter. Also wir haben eine befreundete Familie, die in Heidenau wohnt. Oh. Die da nicht dran beteiligt ist. Oh. Also das ist zwar Heidenau, aber halt schon außerhalb, so wie ich. Ja. Und die, also mit denen haben wir noch nicht weiter geschrieben, aber wir haben schon so gedacht, so, boah, Alter, das muss doch irgendwann, also wenn wir uns das nächste Mal sehen, reden wir da bestimmt drüber. Ja. Das ist irgendwie nicht so geil, wenn die Demonstranten auf die Polizisten losgehen und so weiter. Irgendwann, es gibt ja nun mal diese Demonstrationsfreiheit. Ja, das aber stimmt. In irgendwelchen Formen muss das doch unterdrückbar sein. Jein. Ja, aber eben. Ich meine jetzt hier den Fall, wo die Flüchtlinge aus dem Lager auf die Sicherheitsbeamten da losgegangen sind. Ach so. Also ich kann da ganz gut was zu sagen. Mein Onkel ist Sicherheitsbeamter in Flüchtlingslagern. Oh. Also der Jonas, arbeitet, ich wäre dir sehr verbunden, wenn du dich einfach mal an dieses Mikrofon setzt. Ich sitze nah genug dran. Weil das ja, geh einfach noch. Schöne Mikrofon. Ja, besser so. Ja, jetzt noch mal. Ja! Ja, okay, ja, gut. Jetzt ist in Ordnung. Da haben wir das geklärt, ne? So, Basti, dein Onkel. Mein Onkel, ja, der arbeitet in einer Sicherheitsfirma, direkt hier um die Ecke, in einem beschaulichen Dörfchen. Und als ich letzten Samstag auf Silberhochzeit war, meiner... War ich voll krass auf Silberhochzeit. Von meinem anderen Onkel und meiner anderen Tante, da habe ich mich mit denen darüber unterhalten. Und das, was der mir erzählt hat, das ist, ja. Also die haben oben in Seet, das ist zwischen Kiel und Lübeck, glaube ich, irgendwo. Da ist ein Flüchtlingsheim und in dem sind die Albaner und Eria auf Lande losgegangen und haben innerhalb von 20 Minuten die komplette Einrichtung zerlegt. Ja, schön. Eigene Dummheit. Ja. Und auf die Sicherheitsbeamten los. Die haben die kompletten Klos zerschlagen. Also der eine hat den Kloschlüssel abgerissen, hat die dann getragen, hat damit in die Spiegel geworfen, also ein Scheiß. Geil. Ja, die kennen das ja nicht. Nee, finde ich gut. Da bin ich für gleich zu. Also ich möchte nicht sagen, dass wir keine Flüchtlinge aufnehmen sollen, aber die Flüchtlinge, die es nötig haben, also die Kriegsflüchtlinge, die sollte man aufnehmen. Und die anderen nicht. Aber die Wirtschaftsflüchtlinge, die aus ihrer wirtschaftlichen Lage in Europa keinen Profit ziehen, die sollte man zurückschicken. Ja. Ja. Finn äußert er sich nicht zu. Ich glaube, er hat da keine Meinung. Mach mal ein rotes Kreuz im Kalender. Finn ist ruhig. Ja, ihr diskutiert. Ja. Ich mache auch ein rotes Kreuz im Kalender. Ja. Ja, du kannst ja quasi die in dem was war denn das? Merkel in dem Sommerinterview war das, ja, ne? Genau. Wo sie gesagt hat, ja, wenn die erstmal da sind, dann wird... Habe ich nur gelesen, ne? Weil war es wieder so... Ich glaube, das war wieder so eine typische Bildüberschrift. War aber, glaube ich, nicht die Bild, die geschrieben hat. Aber war wieder so, Merkel, Doppelpunkt, so in 180 von der Schrift her. Ja. Und dann, wenn sie erst einmal da sind, wird man sie nicht so schnell wieder los. Weißt du, so mitten aus dem Kontext so zusammengewürfelt. Alles klar. Und dann wird wieder gewettert und gespekuliert. Ja, das Netz. Die wollen doch auch nur, dass man ihre Zeitung kauft. Ja, naja. Alles klar. Ja, das Thema ist dann doch so weit wie gut durch. Ja, aber wir haben nicht irgendwie... Wir sind nicht auf Til Schweiger eingegangen. Ja, gut. Da gehen wir jetzt nochmal drauf ein. Ja, genau. Das könnte ja schon dran scheitern, dieses Projekt, daran, dass die der Kreis oder die Stadt noch nicht den Bau bewilligt hat oder vom Land her. Aber wenn, ist ja, habe ich schon gelesen, hier Thomas D. von Fanta 4 und Jan-Josef Liefers. Sigmar Gabriel. Und Sigmar Gabriel. Also ich finde gut, dass sich ein Politiker damit einbringt. Ja, also stimmt. Ein führender da Politiker. Da wird bestimmt noch was an Diskussion aufkommen dazu. Aber das... Er hat jetzt auch noch irgendwie dazu gewonnen. Irgendeinen Schauspieler. Ja. Ich weiß aber nicht mehr, wer das ist. Weiß ich jetzt gerade auch nicht. Und die Stiftung ist jetzt offiziell gegründet. Also die hat er am Freitag gegründet. Ja, und dann, wenn die Stiftung gegründet ist, dann muss ja Geld da reinfließen und das muss wachsen und so. Was hat er in dem Maischberger-Interview gesagt? 6 bis 8 Wochen oder so? Ja, und bis er dann das alles geregelt hat, geht er in irgendein anderes Flüchtlingsheim und baut da irgendwelche Dinger. Ja. Irgendwelche. Aber das war schon beachtlich, dass er da sagt, so, ja, seien Sie doch leise, Sie gehen mir auf den Sack, weißt du. Aber ganz ehrlich, wenn dich jemand... Ja, was willst du denn machen in irgendeiner Form? Ja, genau. Wenn dich einer in einem Interview, in dem du sachlich diskutieren sollst quasi, da und so... Und dafür sogar noch deinen Filmdreh unterbrichst. Ja, so vorführt oder vorführen möchte, dann... Ich finde, er hat genau richtig geantwortet. Vollkommen verständlich. Aber ja, ist ja auch keiner drauf eingegangen auf den Satz. Ja, und am Ende hat sich dafür entschuldigt. Journalismus, ja. Am Ende hat sich dafür entschuldigt. Also war alles in Ordnung. Ja. Gerade läuft, wir haben zwar keine Überleitung, aber ist egal. Meister der Überleitung, nicht vorhanden. ESL in Deutschland. ESL in Deutschland. Köln. Viele Leute Köln, am Watchen. Ja. Um mal ein bisschen Denglisch zu droppen. Alles klar, ja. Deeper Shit, Junge. Ja, hätte ich diesen komischen Hut nicht schon wieder schräg auf, dann würde ich mir einen Facepalm geben. Ja. ESL, Jonas. ESL, ja. Du guckst. Dein Fachgebiet, Jonas. Nee, ist nicht ESL, das ist LCS. Das ist, ja, ich weiß, aber du guckst auch sowas, ne? Ich Lol gucke so. League of Legends, LCS. Jonas, näher an das Mikrofon. Ja, gut, danke. Auch wenn du eine Rückenlehne hast, sollst du dich nicht zurücklehnen. Aber ich hab die mal. Er hat das erste Mal heute einen vernünftigen Stuhl. Ja, sonst musst du ja immer auf dem Drumhocker sitzen. Ja, LCS. Aber nach sechs Stunden ungefähr Allgemeinlänge vom Podcast alle zusammen kann man sich das mal leisten, dass man auch mal eine Rückenlehne hat. Ja. Aber du darfst sie halt nicht benutzen. Ja gut. Nützt ja nichts. Nee, kann man machen. Back to the Roots Thema, bitte. Mhm. Dann, ja, LCS. Heute Finale. Na? Ja, habe ich auch schon gelesen. Jonas verpasst es, weil er mit uns 17 Uhr oder so, ne? 17 Uhr, ja. Ja, halbe Stunde noch. Ja, werde ich dann die ersten Spiele verpassen. Ja, kann nichts machen. Das ist ja... Dann wird ja auf Twitch auch wieder die Hölle los sein. Ich bin ja nun der absolute Noob. Das ist CS, ne? Was? Das ist CS, ne? Nee. Was sie spielen? LCS. Oder was sie spielen? LCS, also, richtig. Ja, aber die spielen doch auf der ESL, sind doch auch die CSler, oder nicht? Auf der ESL hat jetzt... ESL-Finale. Google League of Legends. Freund. ESL. Auf der One Cologne. Ja, ESL gibt's auch noch dazu. Ja. Also beides, ne? Also jetzt ist LCS richtig, Finale. Also die von Riot Games organisierte Turnier gerade. Danach. Gerade gucken 755.000 Leute auf Twitch zu. Läuft. Ja. Live ESL Cologne, Final Day. Ja, okay. Ja, ja, aber das läuft auch noch. Auch immer schön die englische Version gucken. Aber jetzt spielt doch Fnatic und Fnatic ist doch ein CS-Dingens, oder nicht? CS-Dingens? Fnatic? Jetzt League of Legends, meine ich. Guck ich. Ich weiß ja nicht. Ja, ist auch egal. Ist klar. Egal, ist auf jeden Fall lustig. Aufstieg E-Sports, es wird mal... Ja eben, wir wollen auf die allgemeine Entwicklung von E-Sports hinaus. Ja, es war ja echt... Kann so sich der Sport vor dem Bildschirm durchsetzen? Ja, ja, bin ich dafür. Wenn es so weitergeht, ja. Dafür. Da kann man auch gerade FIFA 16 anschneiden. Da wird ja jetzt auch schon mehr hinzugefügt. Ja. Außer was? Frauenmannschaften. Ja, genau. Was? Also Sport vor dem Bildschirm, das wird ja immer breiter, ja, ich damit. Ja, stimmt. Okay. Aber glaubt ihr, dass das in irgendeiner, also wenn sich die Generation entwickeln sich ja nun mal weiter? Ja. Irgendwann werden wir ja die Ältesten sein, quasi, von den Generationen. Meint ihr, dass sich bis dahin oder später das so entwickelt, dass das gleichwertig ist? Ja. Mit Real-Life-Sportsachen? Wahrscheinlich. Wird. Also, dass man genauso gut Fußball gucken kann wie wenn das CS jetzt oder so? So weitergeht, dann ist das, denke ich, könnte passieren, ne? Die Frage ist ja immer, ob die Frage ist ja, dass, ob die, Zuschauer das so annehmen. Ja. Fußball wird geguckt. Ist nun mal so. Ja. Fußball wird geguckt. Also schau dir mal ein WM. Ja, ja, eben. Fußball wird geguckt. Aber guckt jeder Fußball, auch wenn er keine Ahnung von Fußball hat. Ja, eben. Genau. Aber CSL oder ESL, sonst was, ist halt eine Sparte von den Gamern, die das gucken. Ja. Und nicht so... also nicht so, also ist ja natürlich dann weltweit, logischerweise, kannst du weltweit über einen Livestream gucken, aber ist halt nicht so verbreitet, dass irgendwie sich Familien aus mehreren Generationen das gucken. Also ich kann eins dazu sagen, wir haben mal in einer Kirche bei uns in der Gemeinde für einen Gottesdienst, für einen Jugendgottesdienst was vorbereitet. Und am Beamer lief irgendein CS-Spiel, ja, live auf Twitch. Haben wir uns, während wir diesen Gottesdienst vorbereitet haben, in der Kirche angeguckt. Ja, okay. Ja. Also ich glaube, das ist schon deutlich. Dass, ja, aber um sich als Event oder als Sportart durchzusetzen, müssen ja die Zuschauer da sein. Ja, wenn, die Zuschauer kriegst du ja gerade jetzt. Ja, eben. Und das muss ich entwickeln. Weil jetzt diese Generation, die jetzt heranwächst, sag ich mal so die 7 bis ja 20, sag ich mal jetzt so, die Sparte. Die immer größere Sparte wird, die zockt halt, die auch fast nichts anderes macht. Jonas hier. Ja, Basti, du auch. Ja, dieses Wochenende, hallo. Jetzt habe ich erstmal wieder eine Woche Real Life, ja? Ja, hallo. Ich muss wieder arbeiten. Dass diese, die immer, also jetzt zocken, die sich auch wahrscheinlich immer mehr dafür interessieren und dann auch darauf kommen und sagen, hey, das ist geil, das dann immer weiter verbreiten. Ja, logischerweise. Aber wie gesagt, die Generation der Zuschauer und so weiter muss sich entwickeln. Kannst du ja beispielsweise daran sehen, der offizielle ESL Cologne 2015 Livestream wird gerade von 760.000 Leuten auf Twitch geguckt. Ja, auf dem einen Stream-Channel. Ja, es gibt auf, ja mehrere Channels. Ja, aber auf, ja, ich weiß, aber auf dem Ding jetzt hier, warte mal. Nein, ich möchte hier bitte nicht abstimmen, danke. Aber wenn du hier durchskippst, kannst du, keine Ahnung, kriegst du wie viele Zuschauer zusammen? Auf jeden Fall über 1 Million, mühelos. Wie viel kriegst du zusammen? 5 weltweit? Wahrscheinlich. 5 Millionen weltweit Zuschauer von so ESL-Finals und so. Wie viele Leute gucken Fußballfinale? Und so muss man das ja in Gegensatz setzen. Als das Samsung White Team gespielt hat, war das Weltmeisterschaft? Hier League of Legends? Ja. Das war World Championship. Wie viel, da wird ja in Japan oder in Korea, wo das auch immer ist, werden da riesige Streaming-Wände in Stadien gebaut und da füllen die Stadien damit. Ja, das war letztes Jahr in Korea. Ja. Und dieses Jahr Berlin. Oha, fährst du nach Berlin? Nee, hab keine Karte bekommen. Ja. Im Olympiastadion wahrscheinlich, ne? Nee, das war in der Halle und also da war, das ist Viertelfinale. Und das Finale ist auch da, glaube ich. Ja, juhu, ist da. Koreaner in ganz Deutschland, hey. Ja, auch. Nee, Berlin. Wir fahren nach Berlin. Also ich denke mal, das wird sich jetzt so weiter verbreiten. Und meinetwegen in 10 Jahren könnte das schon gleich mit so Sportarten wie Formel 1 vielleicht. Ja, mit so Spartensportarten, finde ich gut. Ja. Genau, so mit sowas können das gleich. Formel 1 guckt nicht jeder. Nee. Oder Tennis oder so guckt nicht jeder. Aber gibt bestimmte es gibt Gruppe, genug Leute, die es gucken. Genau, gibt eine bestimmte Gruppe, aber wird weltweit geguckt. Und so kann sich das auch entwickeln. Ich würde mal sagen, ja, wer hat die. Du könntest eigentlich auf die Straße gehen und fragen, ja, wer hat die letzte Basketball-WM gewonnen? Weiß ich nicht. Weiß niemand. Wer hat die letzte Fußball-WM gewonnen? Deutschland, das weiß jeder. Ja. Ergebnis wahrscheinlich auch noch. 1-0. Ja. Durch Mario Götze in der 119. Minute. Okay. Wieder mit so Sportlern hier im Raum. Alter. Und dann. Wir haben es auf dem Sommerlager geguckt, mit allen zusammen. Ja, gut. Ist ja in Ordnung. Alles in Ordnung. Solche Momente bleiben hängen. Und das wird dann immer so weitergehen. Ja, das ist natürlich richtig. Dass das dann wahrscheinlich auch immer weiter heranwächst. Es kommen ja mittlerweile auch immer mehr Erwachsene aufs Gaming, dadurch, dass halt im Fernsehen Werbung für Spiele gemacht wird. Genau. Und es halt auch einige Spiele für irgendwelche Fernsehsendungen gibt. Ja. Zum Beispiel Formel 1, wo du es vorhin gerade sagtest. Aber ich glaube ja, dass die Gaming-Branche, hätte ich jetzt für eine Branche, vom Fernsehen weg möchte. Ich glaube nicht, dass wahrscheinlich würden sie das machen, wenn irgendwer das übertragen möchte. Aber wenn jetzt irgendwer, irgendein Fernsehsender auch privat, wenn jetzt beispielsweise die Öffentlich-Rechtlichen hingehen und die ESL übertragen wollen. Ich weiß, die würden das natürlich machen, aber ich glaube, die Zuschauer und so weiter würden das nicht geil finden, wenn die das beispielsweise nicht mehr im Livestream gucken können. Ja, weil sondern, Livestream ist was Besonderes. Ja, sondern, ja, und es kann jeder gucken, sondern nur auf dem Sender und zwar um die Uhrzeit. Ja. Und glaube, das ist nicht... Und das fände der Rest der öffentlich-rechtlichen Zuschauer auch nicht gut. Also es gibt eben, solange noch die, das noch nicht so gleich ist, wird das niemals zusammen passen. Ich meine, ich glaube jetzt nicht, dass sich eine 80-Jährige da irgendwie ein LOL-Finale angucken würde oder so. Ja, da fand ich aber auch, dass bisschen das eben E-Sport ein bisschen runtergezogen wird durch meinetwegen. Habt ihr das gesehen, den Auftritt von SK Gaming bei TV Total? Nein. Wo sie damals CS gespielt haben? Nee, auch League of Legends. Da haben die gerade so gesehen live trainiert. Mhm. Und da kam Stefan Raab halt an, zocken, kann ich auch ganz gut. Wird dann halt von denen total fertig gemacht und fängt dann an rumzupöbeln. Ja. Und zieht das total runter. Hallo, dann. Das ist... Das hat er auch mit Gong und Sarazar gemacht, als die da waren. Das finde ich lächerlich schon. Das ist ProSieben ist öffentlich, ist das Privatsinn, das ist absoluter Qualitätsjournalismus, vor allen Dingen bei TV Total. Ja, natürlich. Oder als die ganzen Darsteller für Kartoffeln da waren, hat er so auch so typische Rab-Fragen gestellt halt, ne? Um die halt runterzuziehen. Ja. Mhm. Geil sind auch immer so, er stellt ja normalerweise, ne, im normalen Interview stellt man ja keine Ja-Nein-Fragen. Mhm. Ich glaube, er stellt immer Ja-Nein-Fragen, ja, um einfach möglichst viel zu fragen, worauf die anderen, worauf der Interviewpartner nicht antworten kann. Ja. Machen Sie das und das? Ja. Und dann so, alles klar, nächste Frage. Funktioniert nicht. Kann nicht funktionieren. Nee. Ja doch, bei ihm ja schon. Ja, eben. Jetzt gucken ja genug Leute. Ja, ich weiß. Zu meiner Geschande muss ich gestehen, ich guck's teilweise auch. Ja. Ich nicht. Ich auch nicht. Nee, das ist so. Aber das ist schwierig. Also schwierig. An sich schwieriges Thema. Schwierig, ja. Na gut. Schwierig, ja. Machen wir weiter? Jo. Was hast denn du für ein Thema? Boah, also ich habe so ein richtiges Boulevard-Thema. Aber ich finde das interessant. Und zwar habe ich hier aufgeschrieben, Fact bei Apple, was man nun, muss man ja zugeben, selten liest. Außer mit dem Bandgate, was bei anderen Handys auch so war, aber ist ja egal. Das iPhone 6 Plus macht verschwommene Fotos. Jedenfalls eine bestimmte Reihe aus der Serie. Ja. Also du kannst gucken, von der bis zu der Seriennummer funktioniert die Kamera nicht richtig. Schön. Technischer Fehler. Ja, genau. Und da wird jetzt zurückgerufen und die tauschen das aus. Da fehlt die Kamera. Das kommt halt, weil der Apfel angefressen ist, ne? Wenn der ganz wäre, wäre es nicht passiert. Genau. Das ist die Meinung eines absolut überzeugten Windows- und Android-Users. Ja, hallo, du weißt doch, das Stück, was beim Apple-Apfel fehlt, ist rausgefallen. Daraus ist das Samsung-Logo entstanden. Aber. Und dann kommt da so ein Android-Typ und so dieses Android-Männchen hält die andere Hälfte von Apfel in der Hand und drückt die wieder rein und sagt, I fixed it. Ja, genau. Aber man hört doch relativ wenig, dass Apple-Produkte nicht funktionieren, oder? Ja, weil wahrscheinlich denen das grundsätzlich... Weil den Käufern das egal ist, funktioniert nicht, kaufen wir was Neues oder was wollt ihr jetzt sagen? Ja, so ungefähr. Und dass es auch Apple an sich scheißegal ist, wenn was nicht funktioniert. Ja, Apple sagt einfach, komm, wir tauschen das aus und... Fertig ist. Ja. Ja, was sollen sie denn sonst noch machen? Ja, Microsoft zum Beispiel. Produktion einstellen? Nein, Microsoft zum Beispiel. Aber das wollt ihr erreichen? Ich hatte mal einen Defekt bei Microsoft. Also um das nochmal kurz klarzustellen. Jonas und Basti argumentieren gegen Apple, ich dafür. Also, hat eh schon verkackt. Wir werden uns hier nie einig werden. Da haben die mir dann so eine richtige Setup-Liste geschrieben, was ich alles so machen muss und all so ein Kram. Und danach hat es wieder funktioniert. Apple hätte gesagt, nö, schicken Sie uns das zurück, Versandkosten müssen Sie selbst tragen. Ja. Und da finde ich das Problem. Apple interessiert sich einfach nur, verkaufen. Wir haben ein neues iPhone. Ist genauso scheiße wie das alte, kostet aber 500 Euro mehr. Jonas, wir müssen auf objektiv diskutieren hier. Sachlich bleiben. Gut, fang deinen Satz nicht an mit, das ist genauso scheiße wie die anderen. Das stimmt nicht. Ja gut, scheinbar schon. Ich meine, es hat technische Verbesserungen. Würde es Samsung passieren, dass sie ein Telefon bauen, was man biegen kann? Da haben wir es. Da Jonas, haben wir dein es. Telefon. Ja, wenn das aus Plastik ist, zerbricht das nun mal. Wenn das aus Aluminium ist, kannst du es biegen. Ja, aber es gibt... Außerdem war das iPhone 6 Plus das erste Handy, was von sich selber ein Selfie machen konnte. Also shut up. Wofür braucht man das? Gute Frage. Ja, shut up. Du weißt, wie ich das meinte mit dem Selfie, ne? Ja. Ja, okay. Was übrigens aus einer TV-Total-Sendung stammt, muss ich jetzt zugeben. um nochmal den Bogen zurückzuschlagen. Nee, ich... Kann nicht funktionieren. Ich bin der Meinung, kann alles nicht funktionieren. Apple sich halt nur um Verkäufe schert, richtig. Um Geld. Und nicht um irgendwie, ja, wir haben das und das Problem, wir versuchen das halt besser zu machen. Aber welcher Händler oder Produzent schert sich denn um seine Kunden und nicht um den Umsatz? Genug. Welche denn beispielsweise? Viele und genug. Jetzt bin ich gespannt. Auf das Diskussionsthema. Du kannst sagen. Aber nenn mir irgendwelche, die ich auch kenne. Also nicht irgendwelche Basshersteller oder so. Microsoft, Audi, Volkswagen, Seat, Lamborghini, Bugatti, Ferrari. Yamaha. Die kennst du auf jeden Fall. Die Automarken gehören auch alle VW. Ja. Ja, und das bedeutet wohl, dass Volkswagen den besten Kundenservice hat. Ja, aber das hat ja jetzt nichts mehr mit IT zu tun. Ja, gut, bei manchen. Bei Tesla, wenn du da so ein 21 Zoll Touchscreen in der Mitte hast. Und im Musikcenter, was hier bei uns um die Ecke ist. Ja. Der Kundenservice ist relativ 1A. Ja. Relativ 1A. Ich kritisiere ihn teilweise. Der Thomann Kundenservice ist auch 1A. Ja, der ist auch 1A. Da kannst du auch deine Sachen nach 30 Tagen zurückschicken, ohne dass sie kaputt sind. Ja. Weil du sagst, ciao. Nope. Das gefällt mir nicht. Nicht geil. Mein Bruder war im Bunker, Just Music. Erst letztens wegen Vereinsschlagzeug. Und was da kaputt, also erst weg war komplett, und dann kaputt wieder da stand. Geil. Der Origin-Kundenservice ist mega gut. Ich war noch nicht fertig. Oh, trotzdem sorry. Danke. Wir merken uns. Zum Bunker gefahren, hatte gesagt, jo, wir brauchen hier, ich habe das und das Problem, könnt ihr da was machen? Sollen wir das herbringen? Nö, wir kommen vorbei. Ja. Origin-Kundenservice. Hatte schon mehrfach Probleme mit meinen Produkten, die ich dort gekauft habe. Aber der Kundenservice, wenn Futures nicht funktioniert haben, dann konnte man sich da eintragen, dass sie dich selber anrufen, damit du keine Telefonkosten verursachst. Oha. Ja. Aber der Kundenservice, bei dem Leute kommen, ist ja immer noch was anderes als Marken, die verkaufen. Auch, ja. Als Hersteller. Ja, aber zum Beispiel Origin und EA hängen ja zusammen. Ja. Und an EA siehst du wirklich, die wollen nur verkaufen an sich. Ja. Dadurch, dass sie halt jedes Jahr ein neues FIFA rausbringen, alle zwei Jahre ein neues Battlefield und all so ein Kram. Na gut, Battlefield muss ich sagen. Da lohnt es sich auch, aber. Da lohnt es sich auch, na gut, ich sag mal, 3 war besser als 4. Ja. Hardline ist Bullshit, aber. Sie bemühen sich halt. Sie versuchen es. Aber es gibt. Ja, okay. Und ja. Ich meine, Apple stellt ja immer nur das Gleiche her, quasi. Ja, aber Microsoft doch auch. Was stellt Microsoft denn her? Ja, Microsoft stellt das gleich her, nur sie entwickeln eine komplett neue Software dafür. Siehst du den Unterschied zwischen Windows 7 und Windows 8? Das ist komplett neu. Ja, sehe ich den Unterschied zwischen Windows 7, Windows 8 und Windows 10? Nein, das ist einfach nur beides. Ja, gut, aber... Benutzt einer von euch schon Windows 10? Ja. Nein, mir fehlen die Treiber. Also ich, für meine Meinung nach sind es zu wenig Treiber zum Zocken. Also bei mir funktioniert es einwandfrei. Ich hab's beim Mediamarkt getestet. Ich hab's mir auf der LAN angeguckt und das erste, ohne dass ich überhaupt die Maus in die Hand genommen habe, mich schon gefragt, was macht diese scheiß Suchleiste da unten im Ausblenden. Die kannst du erstens ausblenden und zweitens ist die mega praktisch. Wenn du in irgendwelche tiefen Ordner rein willst, gibst du einfach nur deinen Suchcode da unten an. Ja, kann ich bei Apple auch. Oder ich drück eine Taste und sag dann, hallo Cortana, ich will das und das haben. Fertig. Genau. Und ausgesucht, geöffnet. Automatisch. Aber der PC oder der PC, der Windows-PC ist ja nun mal der Personal Computer. Ja. Und du kannst ja alles austauschen. Ja, eigentlich. Das ist auch gut. So ist das Aufrüsten deutlich einfacher. Ja, ich weiß, kannst du alles austauschen. Wenn du so aber hat ja auch deutlich andere, ja, da will ich jetzt drauf hinaus, hat ja aber auch deutlich andere Einsatzgebiete. Es gibt eben für Gaming und Office Working stellen wir jetzt mal außen vor, weil das kann man nun mal auf beiden machen. Ja. Aber ja. Für Gaming und so weiter und was mit viel Grafik und Leistung zu tun hat, hast du eben verschiedene Setups und eben auch die beiden Betriebssysteme. Linux lassen wir auch mal außen vor. Aber du kannst halt, wenn du siehst hier bei dem und dem, keine Ahnung, wenn du jetzt Gamer bist, bei dem und dem Spiel, da ist meine Grafikkarte nicht gut genug für, aber ich will das spielen, kaufe mir eine neue Grafikkarte, nehme meine alte raus, setze die neue Grafikkarte in meinen PC rein und spiele das Spiel. Aber beim Mac, der geht ja schon nicht auf die Gamer zu. Wollen sie ja gar nicht. Will Apple ja gar nicht, sondern beispielsweise Musikproduktion und so weiter. Apple liefert grundsätzlich erstmal die für alle Anwendungsgebiete, die sie abdecken wollen, die Apps mit. Du kannst GarageBand so runterladen, du hast die Apps im App Store sowieso, du kannst hier gerade auch für mich gut hier Podcast und so weiter, kannst du gleich in iTunes abonnieren und die ganzen Multimedia-Sachen sind ja auf dem Mac genauso gut. Und ich glaube bis heute, dass das iOS-Betriebssystem und das Macintosh-Betriebssystem deutlich benutzerfreundlicher ist von der Anwendung her. Ich glaube, wenn du deiner Oma ein Smartphone kaufst, dass sie besser mit dem iPhone klarkommt als mit dem Android-Gerät. Ja, und das iPhone ist eher kaputt. Moment. Wir haben eins für meine Oma bestellt. Was? Ein Smartphone. Ja, damit also kein kommt sie iPhone. Super klar. Ja. Ist Android? Ist kein Android. Oh. Es ist ein Doro Senioren Smartphone. Ah, das ist auch gut. Habe ich schon was von gehört. Ich nicht. Aber ist egal. Aber jetzt nochmal jetzt meinetwegen iPhone und Smartphone. Ja. Du hast ein Samsung, ne? Ja, ist korrekt. Warum hast du eigentlich ein Android-Handy, obwohl du sonst alles Apple nutzt? Ich habe ein Microsoft. Basti, was hast du für ein Handy? Was? Ein Samsung. Ein Samsung. Ja. Was habt ihr für einen Anschluss? Ladekabelmäßig? Hast du USB-C oder was? Natürlich. Jonas und ich haben den gleichen. Ist auch USB-C? Nein, ich habe auch den Anschluss. Also so ein Micro-USB. Ja, Micro-USB. Ja, den haben wir alle. Jetzt gucken wir uns Apple an. Ja, die haben einen anderen Anschluss. Hatten sie schon immer. Ja. Und warum? Warum? Ja, weil sie auf ihre Produkte hinaus wollen. Weil das Kabel $29 kostet. Ja, genau. Sie wollen einfach nur damit Geld verdienen. Alle anderen Konzerne sagen sich, oh, ist mir doch scheißegal, von wem sie das Ladekabel kaufen. Hauptsache, sie kaufen das Handy. Ich weiß, aber das ist ja die... Oh, wir können da ewig drüber diskutieren, ne? Mega geil. Wir haben erst 35 Minuten, wir haben nur noch ein Thema danach. Wir können locker noch 40 Minuten diskutieren. Ja gut. Wahrscheinlich schlafen die Zuschauer ein. Also, weil auch, kann man auch zum Einschlafen hören. Wir, aber das... Ich finde das auch... Ich hätte noch jemanden einladen sollen, der auch pro Apple ist. Das Problem ist aber, dass man doch für verschiedene Anwendungszwecke andere Geräte benutzt. Jein. Also man kann bei Windows das Setup beliebig ändern. Ja, eben. Du willst das als Gamer ja nicht. Als Gamer willst du keinen Mac haben. Außer ein Gamer, Mac Pro. Die Mac haben. Ja, ich weiß, Mac Pro ist auch mega geil. 5K. Ja. Aber Jonas, was sagst du, Basti, mit diesem Blick? 5K. Auf seinen Kommentar vorhin. Achso, 5K, natürlich. Warum verkauft Apple einen iMac 5K, wenn das menschliche Auge gerade mal die Kraft hat, 3,9K zu sehen? Ja. Und auf irgendwas... Wieso kannst du Minecraft mit 1000 FPS spielen? Du kannst nur 120 sehen, also maximal. Ja, eben. Aber ab, bei trainiertem Auge. Aber ab 60 ist es flüssig. Nein, ab 30 ist es schon flüssig. Ab 30 ist es flüssig. Ab 25 ist es flüssig schon. Wenn du ein geübtes Auge hast, ist es ab 30 flüssig. Das kommt drauf an. Ja, gut. Mit Sehkraft und so. Wie geil du bist. Darauf kommt das an. Wie cool deine Augen sind. Nee, und warum verkauft Apple sowas? Völliger Schwachsinn. Ja, aber wird gekauft. Und nochmal zum FPS-Zahlen zurückkommen. Wenn du Gamer bist und nur eine maximal FPS-Zahl von 30 hast und dann das Aufnahmeprogramm startest, hast du nämlich eine FPS-Zahl von 5. Weil das Aufnahmeprogramm auf die Frames passiert. Ja, aber selbst wenn du vorher mit 100.000 FPS spielen kannst und dann das Aufnahmeprogramm startest und mit 10.000 FPS spielst, siehst du keinen Unterschied zu 8.000 FPS. Ja, aber es ist halt besser, weil wenn das Spiel dann droht abzustürzen, beziehungsweise die FPS-Zahl droht außerdem stürzt Windows öfter ab. Das liegt daran, dass der... Wie im U-Boot, machst ein Fenster auf, beginnen die Probleme. Ganz einfach. Erstens ist der Witz alt. So, ich weiß, zweitens, aber du nicht. Spiele haben die Angewohnheit, ich setz mich wieder gerade hin, merkst du. Auch mal ihre Frames zu verlieren. Jetzt geht's wieder los. Ne? Das merkst du ja wahrscheinlich auch selber. Ja, weiß ich. Wenn wir TTT spielen. Ja, weiß ich. Wenn ich jetzt TTT mit 120 FPS spiele. Ja. Und du mit 30. Nee. Und, ja, oder mit 60. Mit 60. Wir beide das aufnehmen. Dann spielst du danach mit 30 und ich mit 60 FPS. Ja. Und dann fängt es an, bei dir zu laggen und bei mir zu laggen. Bei wem wird die Videoqualität schlechter? Bei dir. Weil die Lags auf dem Video drauf sind. Bei mir nicht, weil ich danach immer noch 30 habe. Master of Argumentation. Ich kenne einen Typen, der ist schlimmer als ich. Krass. Nee, ja. Du kannst halt bei normalen Windows-PC ändern, meinetwegen, du machst jetzt hauptberuflich Musik für meinetwegen Spiele oder so. Ja. Kannst du sagen, jo, kein Problem, kauf mir das als Setup. Ja. Nutze das auf meinem Windows-PC. Ja. Oder ich kaufe mir einen Mac und muss mir noch 3 Macs dazustellen, wenn ich das und das und das machen will. Ja. Boah, ich habe noch ein gutes Argument für euch. Ich habe es jetzt leider gerade vergessen, als ich zu Basti rübergeguckt habe. Ja. Ja, mein Blick tötet, ne? Aber das ist auch nicht gut, weil ich wollte euch ja ein Argument liefern. Also es kann sowieso nicht funktionieren. Ich hatte vorhin noch was. Mir ist auch ja, glücklicherweise entfallen. Ich habe gerade einen Hänger im Kopf. Also quasi ein Lag. Brain Lag. Brain Lag. In der Tat. Aber es ist... Run off car. Genau, zum Abstürzen. Ach so, ja. Ja. Der PC ist nur so schlau wie der davor sitzt. Ich kann, wenn ich mich dumm anstelle, einen iMac genauso schnell zum Abstürzen bringen wie ein Windows-PC. Genau. Wie? Ach nee, das kann ich jetzt ja nicht machen, dann bricht er die Aufnahme ab. Indem du da drauf drückst, auf den Power-Button. Zum Beispiel. Das ist aber kein Abstürzen. Abstürzen ist nicht vom User verursacht. Moment, doch. Ich könnte Abstürzen kann vom User verursacht aber sein. Aber nicht physisch. Ich öffne dir 1000 Mal irgendwas, was dir richtig viel Leistung zieht. Dann stürzt dein PC ab. Leute, die denken, mit einem Klick öffnet er das gleich auf Augenschlag. Und der es dann nicht tut, weil der PC halt ein bisschen langsamer ist. Drücken da 30 Mal drauf und dann stürzt der PC logischerweise ab. Hm, brauche ich nicht. Wenn ich jetzt hier auf Chrome drücke, ist offen. Ja. Wenn du den, jetzt die Frage. Und eins muss ich noch sagen, finde ich sehr viel geiler. Ich brauche keinen Doppelklick wie ihr. Ihr müsst euren Finger. Brauchen wir auch nicht. Wir können einfach mit der Maus einmal draufklicken und die Leertaste benutzen. Das ist auch kein Doppelklick. Oder wir haben so eine geile Taste. Oder Katana. Ich kann reden, ja. Mama. Oder man programmiert sich einfach eine kurze CMD-Echse, die man einfach nur ausführt. Oder man sagt einfach, ja, ich habe an der Maus eine geile Taste. Oder Jonas, was wolltest du sagen? Ein Makro, den ich einmal drücken muss. Was wolltest du sagen? Was ich sagen wollte. Ja. Wenn du deinen Mac neu startest, ja, hast du bestimmt auch eine kurze Verzögerung, bis du was richtig machen kannst, oder? Oder kannst du auf Anhieb alles öffnen? Geringfügig. Also es dauert drei, vier Sekunden? Habe ja. Ich auch. Das ist normal. Das ist wenn normal. Du jetzt aber ein bisschen schneller bist und dann schon 5 Sachen geöffnet hast. Dann sagt der PC auch, Nee, dann öffne verkackt. Die. Und das kommt auch immer darauf an, wie alt der Computer ist. Meine Mutter hat das so, sie hat einen Laptop, der ist 5 Jahre alt, ich habe den aufgeräumt, ist immer noch scheiß langsam, weil er halt Altersschwäche hat. Ja. Da bleibt einfach die Maus teilweise auf dem Bildschirm stehen und das Ding ist abgestürzt. Ja. Wenn dein Ding da 20 Jahre alt ist, meinetwegen, könnte dir das auch passieren. Oder auch schon 5 Jahre. Könnte mir auch passieren. Kommt drauf an, was du da für ein Stuff vorher drauf hattest. Je nachdem, was du drauf ausführen möchtest. Genau. Wenn ich jetzt, ich kann ja heute noch genauso C64 mit den Standardprogrammen ausführen, wie vor 20 Jahren. Ja. Gut. Aber wenn du dich mit dem Ding zum Beispiel in die Sonne setzt, ja, und das Ding warm wird, weil es keine richtigen Kühler da drin hat, weil es zu flach ist, mhm, dann stürzt er auch ab. Der wird erstmal ziemlich heiß. Außerdem ist er aus Aluminium, also er wird doppelt so heiß. Ja, genau. Und das mag die Festplatte nicht. Und dann sagt dir die Festplatte, ich verliere jetzt meine Daten. Das hatte ich nämlich schon mal. Ja, ich nicht. Ja. Kannst du mal sehen. Dann kriegst du einen lustigen Bluescreen, wo tausende weiße Buchstaben durchlaufen. Und dann darfst du nur Festplatte kaufen. Schwarz. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ja, du hattest irgendein Argument. Wir haben dich zweimal unterbrochen. Guck mal, einmal Basti, einmal ich. Nein, das habe ich ja gerade gebracht. Nur mir ist gerade noch was eingefallen. Keine LAN-Buchse, kein CD-Laufwerk. Naja, genau. Aber jetzt gehst du aber auch vom MacBook Air aus. Ja, aber komm, wer produziert denn so einen Scheiß? Was bringt dir so ein MacBook, wenn du Musik damit machen willst und dann jemand kommt, ja, kannst du mir das und das auf CD bringen? Dass er an dickster Stelle 1,3 Zentimeter dick ist und nur 1,3 Kilo wiegt. Das bringt mir das. Ja, ich schleppe doch lieber einen 5 Kilo Laptop mit CD-Laufwerk, Brenner, also nee, Scheiß drin rum und kann damit alles machen, was Musik angeht. Nee, ich nicht. Das ist Faulheit. Der Apple-User ist faul. Und dann kommen wir nochmal... Der Windows-User ist gestresst. So, Jonas, jetzt kommst du. Kommen wir nochmal zu meinem Lieblingsthema. Jailbreak. Ja. Oh ja. Oh ja. Schon mal was vom Jailbreak beim Windows Phone zum Beispiel gehört? Ja. Nein. Bei einem Android? Ja? Ja. Basti hat auch beim Windows Phone schon davon gehört. Ja. Ich beide Male nicht. Ich bei beiden auch noch nicht. Aber am weitesten verbreitet ist es doch beim Apple. Ja. Jetzt mal. Ist korrekt. Ohne Witz. Ist korrekt. Siehst du? Oder bei Sony. Ja, oder bei Sony PlayStation. Aber beim bei den mobilen Geräten doch Apple. Ja, und zwar von den Usern, die was anderes ausführen wollen, als ihnen vorgesetzt wird. Anstatt sich da einfach einen Windows-Computer zu kaufen, dann müsste man das gar nicht erst tun. Ja, genau. Nee, dass es überhaupt solche Sicherheitslücken gibt in so einem System, die an sich ja... Ja, lass uns überhaupt keine Sicherheit aufbauen und einfach alles... Und einfach alles kostenlos. Alles offen, alles offen lassen, wie bei Android. Naja. Hast du ein Virenprogramm? Nein. Hast du ein Virenprogramm? Worauf jetzt? Auf deinem Rechner. Auf meinem Rechner, natürlich. Auf deinem Rechner? Nein. Immer noch nicht, okay. Ich bin so intelligent, ich fange mir keine Viren ein. Aha, okay. Und außerdem weiß ich selber, wie man sie entfernt. Ah, okay. Beziehungsweise, wie man sie... Selbst wenn ich welche hätte, mein Betriebssystem würde sie selber entfernen. Das könnte ich mir auch einstellen. Ohne, dass ich etwas tun muss. Bei Windows gibt es so ein hübsches Ding. Aber es gibt nur 4 oder 5 bekannte Viren und die werden vom Betriebssystem selber abgelenkt. Oder... Man benutzt Windows und muss sich für 120 Euro Kaspersky-Lizenz kaufen. Oh, nein, oder muss man nicht. Du lädst einfach Adware runter. Ja. Was GIN noch besser ist als... Was GIN noch besser? Was genauso gut, beziehungsweise noch besser ist. Ja. Oder du hast einfach einen befreundeten... Rage-Diskussion hier. Dass dir einfach kurzerhand in deine Kommandozeile, also in die CMD-Zeile, eintippt, was passiert, wenn das Betriebssystem merkt, dass es nicht mehr richtig funktioniert. Und was soll dann passieren? Das kann in der da hinschreiben. Ach so. Wenn du programmieren kannst, beziehungsweise dein befreundeter Freund, was auch immer. Der Freund deines Freundes. Ja, genau. Wenn der, von dem sein Onkel, seine Schwester. Ja, und wenn der dir das da so hinprogrammiert. Und davon die Mutter. Und ja, du dann einfach dieses Ding ausführst. Der Lover von mir. Schwuppdiwupp weg. Aha. Naja. Ewige Diskussion. Ja. Nächstes Thema oder darf ich noch ein? Was noch ein? Ich hätte noch ein. Jonas auch. Was noch ein Thema oder noch ein Argument? Ein Argument. Ja, okay, hau raus. Ich kann nur sagen, warum es so wenig Viren für Apple gibt. Weil das keiner hacken möchte oder was willst du jetzt sagen? Nein, weil Windows bekannter ist einfach. Nein, weil es nicht kompatibel ist. Guck mal, die meisten Programme, die es, du musst ja nur mal durch einen Mediamarkt gehen oder so. Guck dir die Programme an, die es da gibt. Was steht an erster Stelle bei den Mindestvoraussetzungen? Windows. Weil es für Windows einfacher ist, Treiber aufzusetzen, als für Apple. Ja. Ich bin ja sowieso zurück zu AMD. Na gut, das war jetzt ein Witz. Zurück zu DOS. DOS. Ja, DDoS. Linux, da hast du eh keine Probleme. Ubuntu. DDoS bei Stream-Servern, das macht Spaß. Ubuntu. Ubuntu und Linux, damit hast du echt keine Probleme. Oh, Ubuntu haben wir in der Schule, Alter. Ich weiß. Das ist so göttlich. Damit, mit Ubuntu und Linux kannst du nichts falsch machen, weil es ja gar nichts gibt, was wir falsch machen können. Das sind für verantwortlich, ich hasse ihn immer noch. Ja, Scheiße, jetzt habe ich den Namen gesagt, ich muss piepen, alles klar. 46. Wollen wir noch den Vornamen sagen? 46, 50. Warte mal, piep mal nur den Nachnamen, ich sag jetzt den Vornamen, okay? Nein. Warum nicht? Nein, sagst du nicht. Jonas, weißt du ihn? Nein. Nein, alle, die zuhören und wissen, wer das an unserer Schule ist, wissen sowieso, dass der das gemacht hat. Also. Stimmt. Es sind nicht so viele. Nee. Alles klar. Aber mal ganz ehrlich, so schreibt, wenn ihr es bei YouTube seht, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, was ihr lieber benutzt und warum. Ja, genau. Dann können wir uns ein Fazit draus ziehen. Oder eine E-Mail schreiben. Oder eine E-Mail schreiben. Oder bei Twitter. An @bandmaterial mit dem Hashtag BMPDC. So speichere ich immer die Dateien, wenn ich sie hochlade. Bandmaterial Podcast. Yeah. Yay. Na gut. Die ewige Diskussion beenden wir jetzt hiermit. Ja. Und springen zum nächsten Thema. Das? Und zwar war Jonas einer von den Wahnsinnigen, der sich aufs Wacken Open Air begeben hat. Ja, war ich. Es war... Jetzt kannst du mal ein bisschen Monolog halten. Jetzt, ich freue mich. Jetzt halte ich einen Monolog. Auch so monoton. Es geht los an Tag 1. Ja, wir sind erster Tag Anreise. Das war schon mal lustig, dass wir 15 Minuten vorher da waren, bevor kostenlose Anreise war. Also noch mal schön 20 Euro blechen mussten für so einen Scheiß, du bist zu früh Band. Du bist zu früh. Ja. Ich stelle, wenn ich fand zu Hause bin, bei Twitter ein Bild davon rein. Ja. Weil das. Du bist zu früh Band. Ja. Mega geil. Schön in Orange. Das hatte ich dann so bis Donnerstag noch um. Oh, du hast ja gar nicht gespielt, hast ja gar kein nee. Artist-Bändchen gekriegt, ne? Nächstes Jahr aber wieder, hoffe ich. Dann, ich komme trotzdem nicht. dann. Ich ist ausverkauft. Wir können gar nicht mehr kommen. Ich weiß. Es sei denn, Jonas organisiert uns Karten, aber das schafft er eh nicht. 20.30 Uhr Richtung Infield bewegt, weil Bändchen holen, da bin ich am schon. Am ersten Abend jetzt? Am Dienstagabend. Ja, okay. Wir wollen es alle schön. Stellen. Alle witzigen Geschichten. In meinen Turnschuhen hingerannt, hingelaufen. Flupp, flupp. Scheiße, wo sind meine Turnschuhe hin? Schlammschlacht-Power. Ja. Konntest du da mit dem Kanu auf den Zeltplatz fahren? Da sind wirklich welche mit einem Gummiboot lang gebrettert. Ja. Voll geil. Die hingen da wirklich am geilsten, sind doch immer die Reportagen im NDR, wo sie sich im Schlamm kloppen. Ja, das ist auch richtig cool. Aber, ja gut, die berüchtigte das Schlammloch vor den Toiletten war ja auch wieder da. Das Schlammloch ist auch. Ja. Ja, nee, aber die Toiletten an sich waren doch bestimmt auch total schlammig, oder? Ja. Die haben die einmal komplett alle ausgekerchert. Und, auf dem Weg zum Infield bei mir war so ein See, ich bin da mit Springerstiefeln langgegangen. Hast Turnschuhe gegen Springerstiefel gewechselt? Ungefähr bis zur Hälfte meines Schienbeins, das sind so 30 Zentimeter, eingesunken. Erstmal stecken geblieben. Ja, einmal kurz messen, bis zur Hälfte deines Schienbeins. Ja, kommt hin. Okay. Augenmaß, perfekt. Perfekt, Junge. Jonas sollte Tischler werden und mit seinem Auge die Bretter ausmessen. Nee, da schon eingesunken, dann noch aufs Infield drauf und ja, Mittwoch eigentlich gar nichts, außer Wacken Firefighters angehört. Ja. Im Dauerregen. Dann. Hier, euer Dirigent war auch der Einzige, der nicht unterm Dach stand, ne? Ich habe das nur gesehen. Stefan stand nicht unterm Dach. Ja, ich hab das nur gesehen. Ich habe das nur so gesehen mit Kapuze und steht da, weißt du, schlägt die Blätter um, alles nass. Ja, aber ja, ich fand das da auch sehr schön bei Fischerin vom Bodensee. Ist ja normal. Hinsetzen. Hinsetzen. Ja. Hinsetzen und rudern. Ja. Ja. Die Leute freuen sich. Ja. Ich habe mich nicht hingesetzt. Nur hingekniet. Und dann, ja. Das war schon sehr lustig. Und dann halt angeguckt, Black Label Society, Bloodbath, In Flames, war sehr geil. Habe ich ja, das mir alles gesehen. Ich bin ja kein Mettler. Und schön am letzten Abend, wo ich da war, Sabaton noch angehört. Ja. Die habe ich verpasst. Das war göttlich. Und wir können offiziell eine Verkündung machen. Für alle die das Markus Vater Drumstick Fragezeichen-Schild gesehen haben. Marco ist Jonas Bruder. Oh nein, ja, mein Bruder ist dieser... Der besagte Drummer von den Firefighters. Besagte Drummer von den Firefighters, wo das Mädchen im Zwergenkostüm mit dem Pappschild rumlief. An den Papa von Marco. Drumstick, Herzchen. Herzchen und Fragezeichen. Ja. Wir können es auflösen. Sie hat ihn bekommen. Sie hat ihn bekommen, ja. Ja. Persönlich überreicht. Alle sind auch so auf Knien. Nee, okay. Nee. Einmal so hingegangen. Hier und tschüss. Umarmt. Gegeben. Läuft. Bier getrunken. Alles tschüss. Klar. Läuft. Bist du fertig mit deiner Wackenerzählung? Ich bin. Na gut, danach habe ich erstmal. Hast du noch irgendeine mega witzige Geschichte, die passiert ist? Ich erwarte ja von Festivals immer mega witzige Geschichten. Ja, wir haben am Dienstag, wo wir angereist sind, hatten wir vorher eine Holzkonstruktion bei Freunden, mit denen wir hingefahren sind, aufgebaut. Mhm. Ein Pavillon aus Holz. Ja, okay. Und dann mit einem Auto. Voll mit Holzdach? Mit einer Plane als Dach. Ach so, okay. Ja. Aber mit Holzstreben in Boden rein, mit Erdverankerungen und allem. Läuft. Und dann mit einem Auto nur mit Holz, Schrauben und einer Plane auf den Campingplatz rauf. Dann gesagt, jo, das reicht, zack, zack, fertig, los. Ja, alles klar. Und um uns, der komplette Zeltplatz um uns, kein Pavillon mehr. Und wir da hinten mit unserem Holzgerüst da. Mit eurem Holzpavillon einfach. Wir bauen stabil, wir sind Norddeutsche. Ja, wir denken mit. Dann kam der erste, hallo, mein Name ist Sergius. Ich bin euer Nachbar, was baut ihr denn hier da? Ja, Wetterfest. Wetterfeste Unterkunft hier, mein Freund. Und dann wirklich am Donnerstagmorgen kommen die an. Aber ist auch so geil, weißt du, sie fahren mit Holzpavillon dahin und pennen im Zelt. Und kommen wahrscheinlich ohne wieder, ne? Doch, wir haben das alles wieder mitgenommen. Oha. Steht das jetzt im Garten bei euch? Nee, für nächstes Jahr. Ich bin neulich an dem Platz vorbeigefahren. Mit dem Rad. Mhm. Und ja, ich bin mit dem Rad bis zum besagten Wacken gefahren. Du hast dich bewegt? Ja. Außenwerbung trifft jeden, außer Bastian. Ja, genau. Nee, bin da halt zu dem besagten Ort dahin gefahren. Und da standen einfach immer noch teilweise Zelte mitten in der Waller Pampa, weil sich einfach Leute daneben kampiert haben. Ja. Ehrlich. Na, wir waren noch die Glücklichen, die mit Pavillon drauf durften. Ja, ab Itzehoe konntest du ja mit dem Shuttle gratis fahren, wenn du bei mehr da parken durftest. Waren ja überall die ganzen Parkhäuser, die ganze Itzehoe sollen dicht gewesen sein. Na, der Schöne war ja bei uns. Ab Prinovis konntest du ja gratis mit dem Shuttlebus fahren und vom Bahnhof aus musstest du ja was bezahlen. Ja. Aber am Zopp, das Parkhaus war das erste Mal seit der Erbauung voll. Ja. Ja, das ist auch nie voll sonst. Nie. Da steht nie jemand drin. Nur die, die da auch wirklich arbeiten. Ja, oder die zum Theater gehen. Ja, die da im Umkreis. Ja, aber wir hatten noch Glück, wir durften noch mit Pavillon rauf und das aufbauen. Mittwoch hieß es ja schon, keine Pavillons mehr, Zelte so dicht wie möglich beieinander. Nur, und dann das Geld, am Donnerstagmorgen kam unser Nachbar dann an, der besagte Sergius. Mhm. Ja, Grüße an Sergius, du wirst es niemals hören. Ja. Leute, unser Pavillon ist gerade zusammengebrochen. Können wir bei euch sitzen? Können wir erstmal bei euch sitzen? Ihr wollt doch gerade weg, ja? Ja, wollen wir. Wir passen auf euer Zelt auf und so. Nett. Machen wir. Ja, als Dankeschön noch eine Kiste, mehr gesagt, eine Palette Bier bekommen. Hm. Die da noch geleert mit denen. In Ordnung. Also, wie sich's gehört halt. Und ja. Also war gut. Würdest du als gut befunden, trotz des Wetters? Es war. Oder war es anstrengender als sonst? Na, ich sag mal so, es war wie Turning Watt wandern mit Metal-Musik. Schön. Aber stell ich mir cool vor. Um nochmal ganz kurz aufs Parkhaus zurückzukommen, was nie voll ist. Witzige Geschichte zu erzählen. Ich war mal mit meinen Großeltern beim Jazz im Theater. Oh. Und dann sind wir wiedergekommen und dann im Parkhaus. Mein Opa will rausfahren, drückt auf den Knopf. Stellt die Parkkarte in den Automaten und soll dann irgendwie 78 Euro bezahlen oder so. Für 2,5 Stunden parken. Und dann so, läuft. Und dann abbrechen, kommt hier wieder raus, nochmal reinstecken. Ja, keine Ahnung, 78,60 Euro. Ja, alles klar, nee, da muss irgendwas falsch gelaufen sein. Und du kannst, wenn du bei der Garderobe kannst du deine Karte abdingsen lassen. Oh nein. Dass du dann gratis wieder rausgegangen. Aber das sind so zwei Körbe nebeneinander und die hat einfach die Karte, die mein Opa abgegeben hat, in den Korb gelegt und eine andere von den schon abgedingsten Karten wieder von unten irgendwo, keine Ahnung, wieder rausgegeben und dann war das schon so, keine Ahnung, wie lange die da schon lag in diesem Korb, keine Ahnung, wie ewig das nicht ausgelegt. Und dann ist meine Oma halt wieder zurück und hat da gefragt und die Karte getauscht und kam dann wieder. Und in der Zeit sind mein Opa und ich einfach bis zur Schranke gefahren und dann auf den Knopf gedrückt, ja, hier, 78 Euro, ja, das kann nicht sein, ne? Ja, ja, ja, dann mache ich mal auf, fahren Sie mal so raus. Okay, alles klar. Ja, nice. Und fahren raus und fahren dann so einmal rum wieder auf den Busbahnhof und da dann wieder alle eingesammelt. Ja, war sehr witzig. Aber wenn du deine Parkkarte da reinsteckst nach 2 Stunden und dir der Automat sagt, dass du bitte 80 Euro bezahlen sollst für dein Parken, dann ist das schon interessant. Ja. Ja. Jetzt komme ich mal zu meiner Wackengeschichte. Ich war selber nicht da, aber ich habe fleißig Livestream geguckt. Oh. Und guter Mann. Ich muss sagen, The Boss Hoss hatte definitiv von allem, was ich gesehen habe, die arroganteste Lichtshow. Die arroganteste Lichtshow? Ja, ich hab's mir gar nicht angeguckt. Alle Bands, halt so normales Licht, halt ein bisschen Feuer und The Boss Hoss, weißt du, die ganze Bühne hell erleuchtet und Scheinwerfer überall, war aber richtig geil. Okay. Halt noch ein paar Bands gesehen, die Jonas auch gesehen hat. Und auch Jonas besagten wurde im Fernsehen gesehen. Oh. Ja. Ich habe seinen Vater im Fernsehen gesehen. In dem NDR-Beitrag. Die Wacken Firefighters hatten das erste Mal bei Smoke on the Water eine Nebelmaschine an. Oh. Ja, war ja quasi auch Smoke on the Water mit dem Regen. Ja. Ja. Nee, aber. Passt ja. Ich fand an sich, lichttechnisch war Sabaton. War gar nichts. Wie nicht? Gar nichts? Gar nichts an Licht. Richtig. Die hatten nur ihre Deko, ihre beiden Panzer da, ein bisschen beleuchtet. Und den Rest des Equipments. Hast du diesen komischen Orgeltypen gesehen? Also es gibt ja diese mobilen Orgel, so ein Ding haben wir auch im Musikraum stehen. Ja. Ich weiß nicht, wie diese. Mambo Kurt. Ja, genau. Hast du den Typen gesehen? Ja. Ich fand ihn richtig geil. Da hatte so ein Typ das gemacht. Den haben wir letztes Jahr das Bier geplündert. Hoho. Weil das, wenn man Mambo-Code bei Google eingibt, ist das Wikipedia-Bild ja göttlich. Glatze mit hier. Ja, dieses. Genau. Mega geil. Nee, den hatten wir. Genau. Ja, lustige Geschichte. Man kann nicht 20 Dosen Bier kaltstellen für 38 Musiker. Nee, das funktioniert nicht. Es geht nicht. Ein paar zu wenig, das ja. Das sind ein paar zu wenig. Ja, dann hatten wir schubkarrenweise das Bier da runtergeholt. Geil. Von Mambo Court, ey. Das war göttlich. Und er stand da irgendwie am Ende nur noch mit 5 Dosen. Der reicht doch. Ja. Läuft. Nee. Ich weiß nicht, war das Wacken oder war das noch was anderes, wo sie die beiden Bühnen nebeneinander hatten, die aber komplett soundtechnisch voneinander getrennt waren? War das Wacken? Das war Wacken. Das ist immer so. Die Wacken. Haben ja, jetzt ne? sogar. Aber die sind die einzigen, die das hinkriegen, ne? 3 Bühnen sogar jetzt. Ja. Ja. Und dass du kannst entweder, wenn du da stehst, hörst du das und wenn du da stehst, hörst du das andere. Mhm. Und nichts von dem. Na gut, ich hatte dieses Jahr ein bisschen gehört. Aber auch nur ein ganz kleines bisschen. Du hattest dir einmal die Party Stage, die in eine Richtung ging. Mhm. Da schräg daneben, also an sich ein Halbkreis gebildet, die True Metal und danach die Black Metal Stage. Und du hast wirklich von den Bühnen immer, na gut, auf den Hauptbühnen haben die immer abwechselnd gespielt. Ja. Aber Party Stage war durchgehend und du hast da kaum was gehört. So Techniker sein auf Wacken muss auch geil sein, oder? Boah, das war mega anstrengend, glaube ich. Das ist mega anstrengend. Allein schon das Stromkabel ist ja so ich hab halber Meter Durchmesser. Das wollte ich. Ja. Wollte ich dir eigentlich schicken, Finn. Ich kenne ja den einen Bühnentechniker. Ja. Der gute Arndt. Mega Mischpult oder was? Der war leider dieses Mal nicht Biergarten-Stage, sondern hat sich hochgeschlafen. Wackinger. Oh. Wir sollten da anrufen und nächstes Jahr eine Live-Episode auf der Bühne aufnehmen. Ja. Und dann, ja. Der kam, der hat. Weißt du, setz dich da so hin und dann lässt du irgendeine Metal, ganz kurz, um nochmal zurückzukommen auf Radio Nukular. Lässt irgendeine Metalband das Intro spielen und dann irgendein noch Bandmaterial schreien und dann so, ja, nun herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Bandmaterial-Podcasts. Das wäre richtig. Wir begrüßen euch hier zu unserer Spezialausgabe vom Wacken Open Air. Ja, mit dabei sind auch wieder Basti und Jonas. Ja, moin. Danke. Ja, und sitzen dann da so dritt am Tisch, so, ja. Ja. Unter uns irgendwie 100.000 Menschen. Alle am Buhn, weißt du, was macht der für eine Scheiße? Ja. Jetzt will ich mal die Frage in die Runde schmeißen, habt ihr denn noch Themen? Ja, genau. Wir fragen jetzt mal kurz, habt ihr noch Themen? Also ihr könnt das, wir haben ja den Livestream hier offen, ihr könnt das auch auf Twitter posten, also überhaupt kein Problem. Wir haben auch unsere Instrumente hier, Musikwünsche. Ja, Hit the Road, alles klar. Ja. Nee, der hat ungefähr Equipment. Von dem Anfang der Couch? Ja, kann ich mir vorstellen. Hier. Kann ich mir vorstellen. Ja. In einem Gang. Ja. Das ist so göttlich. Und dann sehe ich da hinten nur so die Kabelbäume. Läuft. Hier, die, alles verteilt. Die DJs von Hightech stellen ja auch ihre ganze Technik damit zur Verfügung. Ja. Da kenne ich ein paar von. Nur, die haben ja an sich 40 Kanäle für eine Bühne, mindestens. Ja, brauchen sie aber hören, was da alles abgeht. Ja, nur sie haben dieses Jahr nicht alles geschafft. Bei der Einband, die ich angehört habe, war eine sehr, sehr, sehr unschöne Rückkopplung. Oh. So, das kennen wir irgendwo her. Marco, spiel mal in deiner Lautstärke. Dann war vorbei. 3 Minuten hat es gebrummt, dann wurde der Hauptstecker gezogen. Ja. Keiner hat den Schalter gefunden auf dem Mischpult. Ja. Keiner wusste. Ich glaube, André wusste noch nicht mal, welcher Kanal das war von dem Mikrofon. Ja. Alle ausgemacht, aber es war immer noch. Ich glaube nicht mal, dass es ein Mikrofon war. Ich glaube, es war der Tonabnehmer in meiner Gitarre. Ja, aber vielleicht ging es dann auch einfach durch die restlichen Mikrofone, die an war, zwischen den Boxen hin und her, durch das Mikrofon. Ja, eine Rückkopplung kann ja, hast du mal 2 Verstärker, eine Rückkopplung gleichzeitig kriegen lassen und dann die Röhren zueinander. Das hört nicht auf. Bis du sie ausmachst. Ja. Tja. Na gut. Ja, das war eigentlich so. Das war Wacken? Das war Wacken. Krass. Junge. Hast du noch eine Geschichte, die du erzählen willst? Ich habe voll viele Geschichten. Was soll ich erzählen? Weiß ich nicht. Was hast du denn so? Vielleicht wolltest du noch was mitteilen, so zum Abschluss. Zum Abschluss? Irgendwas nicht so lang ist. Irgendwas nicht so lang ist, lass mich überlegen. Alles klar, zu lang? Ich war in Hamburg. Am Donnerstag. Krass. Bei Globetrotter, kennt ihr? Klar. Ausrüstungsshop Städtchen. Ich als Pfadfinder, natürlich Paradies. Ja. War da mit einem Kumpel. Jo. Und das sind immer so, das waren irgendwie 5 Etagen. Und auf einer Etage waren so auf der einen Seite so Technikzeug und auf der anderen Seite Schuhe. Mhm. Und die Mitarbeiter, die da kreisten so durch diese ganze Etage. Ja. Deswegen dachten wir, ja, die sind für alles da zuständig. Ja. Mediamarkt-Effekt. Genau so, nee, Chaos. Baumarkteffekt. Also ja, können, oder Sie, Baumarkteffekt. Können Sie mir hier mal kurz helfen? Nee, ist nicht meine Abteilung. Nee, ja, wie beim Mediamarkt. Meister, das Regal in der Holzabteilung brennt. Das ist nicht meine Abteilung. Ja, also wir dann auch da gefragt, wo findet man denn das und das? Nicht mein Job. Ja, hier sind sie falsch. Das ist nicht meine Abteilung. Da kann ich Ihnen nicht weiterhelfen. Ja, wie bei... Auch, nee, besser wäre doch die Aussage auf jeden Fall nicht hier. Suchen Sie einfach woanders. 5 Etagen, hallo? Da habe ich eine Idee. Wie wäre es denn mal so mit, als ich meine Videokamera gekauft habe bei Mediamarkt? Ach, das wäre mal... auch dahin gegangen, ja, wie sieht's denn aus? Ja, Videokamera technisch hier. Ich habe da das und das Geld. Das Beste, was gibt, bitte. Mhm. Na, ja, ich gehöre hier eigentlich nicht her. Ich gehöre zu den Waschmaschinen. Ja, Digga, was willst du denn hier? Ja. Ist bei Saturn, ne? Wenn du da überhaupt einen Mitarbeiter findest, ne, also die werden darauf trainiert, dass die weglaufen, wenn da jemand kommt. Ne? Ja. Und wenn du einen dann erwischt, dann sagt er nicht meine Abteilung. Ja. Ja. Aber das ist irgendwie überall oder sagst so. Oder nimmt irgendeinen Zettel in die Hand. Nee, ich hab gar keine Zeit. Und ist auf dem Weg. Ja, oder on the fly. Gehen Sie zu dem und dem Kollegen, der weiß das. Ja, der auf jeden Fall, der weiß das. Saturn, da fällt mir gerade die geilste Geschichte ein. Ich war ja bei dem Razer-Event mit Unicorns of Love, LCS-Team, schön League of Legends. Jetzt sind wir wieder bei LCS. Autogrammstunde. Wir haben den Bogen geschlagen. Ja. Und dann standen wir da so, wir mit 7 Leuten. Mhm. Dann schön, ja, Mauspad kaufen. Ja. Zum Unterschreiben, ne? Hingegangen, ja. Kannst du uns mal eins geben? Wir wollen mal testen. Gucken uns das an, ja. Und jetzt noch 6 weitere, bitte. Der hat uns so groß angeguckt. Ja, was wollt ihr denn von mir jetzt? Ja, wir wollen jetzt noch 6 weitere Mauspads. Bitte, danke. Kundenservice nennt man sowas. Nee, das war ja ein Typ. Der war richtig angepisst, deswegen. Oh. Er musste extra aufstehen. Oh. Ja. Oh. Ja. Nee, und dann habe ich noch was gesucht. Oh, es gibt ja. Bin in der Abteilung dann oben drüber. Gefragt, ja, wo findet man denn das und das? Ja, da müssen sie Abteilung oben rüber und dann gleich rechts durch die Tür. Diese Stelle war dann auch bei mir. Kommen Sie nicht mit? Ich war finden erstaunt. Finden Sie das nicht für nötig? Ich war erstaunt, dass die Etage drunter keine Ahnung hat und sagt, nicht meine Abteilung und die Etage oben drüber, quasi alles weiß. Ja. Ja. Aber es gibt ja auch so mega unfreundliche Verkäufer, ne? Mhm. Ja. Vor allen Dingen in so Elektronikfachgeschäften. Ja, geil. Manchmal ist es einfach herrlich. Ja. Es gibt auch immer, wenn du so einen lokal ansässigen Laden hast, sind auch immer die gleichen Menschen da. Ja. Sowohl von den Verkäufern. Man hofft ja immer. Als auch von den Kunden. Es sind immer die gleichen Leute da. Und das Schlimmste ist, jedenfalls in der Stadt von so der Größe unserer, triffst du immer jemanden, den du kennst. Ja. Den du aber in diesem Moment nicht treffen willst. Aus welchen Gründen auch immer. So, da ist der, alles klar. Ich drehe mich weg und gehe in den nächsten Gang rein, weißt du? Ja, das habe ich teilweise auf meinem Schulweg. Unser ganz besonderer Lieblingslehrer, der mit dem ganz besonderen Sohn, war mal mit seiner Klasse hier ansässigen im Wald, neben der Schule. Und ich laufe ja morgens durch diesen Wald. Und dann war er da mit seiner Klasse und ich hatte zur zweiten, sind dann da rumgelaufen. Und dann, das hat mich jetzt gerade verwirrt. Ich wollte Jonas nur aufklären, weil Jonas nicht wusste, um wen es geht. Ach so, natürlich, genau um diese Person. Lief er dann mit seiner Klasse da lang und ich dachte mir so, scheiße, scheiße, scheiße. Okay, rechts rein, ab durch die Pampa. Ja. Extra einen Umweg gelaufen. Ja. Schrecklich. Ja. Sure. Aber. Nee, ich wollte eigentlich eine Überleitung schlagen von meinem Kamerakauf zu wieder Musikmesse. Ja. Was haltet ihr davon? Ich nehme die Kamera mit. Ja, ich auch. Ich nehme auch eine mit. Ein bisschen Vlog-Action. Ja, ich nehme auch eine mit. Ja, ich bin ja sowieso dafür, dass wir mal irgendwo in irgendein Musikcenter fahren und mal ein bisschen vloggen oder sowas. Ja, kriegen wir hin. Ich habe auch noch hier sonst zur Not, ne? Ja. Yeah. Hallo, Freunde. Ich halte ja gerade einen mobilen Audiorekorder in meiner Hand. Sehr schön. Hallo. Ich spiele gerade ein bisschen mit Jonas Bass rum, so an den... Ich schneide Bass raus. Nein. Gut, diese Stille hatte ich erwartet, war auch gerade in meinem Kopf so. Ja, das ist Jonas Leben halt als Bassist. Kann man halt nichts machen. Das hört man jetzt nicht. Meiner ist, egal welches Lied wir spielen, bitte lass es 4/4 sein. Und meins ist, bis zum Gig kann ich's. Und deins ist, läuft. Bis zum Gig kann ich's. Ja, genau. Ich hab Dank den, Finn. Ich habe den YouTube Every Song Rhythmus. Ja. Sehr gut. Komm mit E, du triffst du mindestens in jedem Lied einmal den Ton. Das stimmt. Zwölftonmusik. Weil du immer das Glück hast, entweder E-Dur oder E-Moll drinnen zu haben. Ich hätte gern den Fis. Ja. Bitte was? Den Fis. Ach so, sie möchten den Fisch. Ja, sag ich doch. Ich hatte ein... Was war das? Ich hatte ein H in der Suppe. Und was möchten Sie zum Des-E-A? Was möchten Sie trinken? Ja, hohes C. Nee, Orangensaft. Am liebsten hohes C. Alles zitiert aus Bodo Wartke, falls uns hier irgendjemand was will. Ich sag das jetzt. Die Gretchenfrage. Ich kann nur das erste Wort nicht aussprechen, weil ich es nicht weiß. Aber ist egal. Oh. Soll ich noch einen Tweet vorlesen? Mach von mal. Wem? Quasi passend? Ja. Von Concrafter. Ja, ist okay. Soll ich das jetzt kritisieren hier? Ja. Schieß los. Der hat gerade vor 2 Minuten getwittert an alle Flüchtlingsgegner, Doppelpunkt, ihr seid wie Adolf Hitler, Doppelpunkt, scheiße. Aber er hat recht. Also, teilweise. Kriegt ein Favo. So, alles klar. Wir haben uns mitgeteilt, oder? Wir haben... Ja. Wie jetzt... Auch wenn ich noch 1000 Dinge zu Apple hatte, aber okay. Wie meine Freundin jetzt sagen würde... Ja, Leute, ich stelle jetzt hier meine Frikadellen hin. Wer seinen Senf dazu geben will, macht das. Ja, ich habe das immer so. Ich habe ja so Leute in meiner alten Klasse gehabt, die haben gerne ihre Nase in andere Angelegenheiten reingesteckt. Und immer wenn ich dann so... Wer seinen Senf dazu? Okay, Entschuldigung, kann nicht mehr. Alles gut, ja, rede weiter. Nee, und dann habe ich immer so einen Zettel gehabt, wo drauf stand Nase. Und den habe ich dann immer zurückgegeben. Hier, das ist deine Nase, hast du verloren bei mir in meinen Angelegenheiten. Tja. Ja gut, ich würde sagen... War halt schon immer crazy. Das war's für heute, Leute. Wie viel haben wir denn überhaupt? Genug. Oh, ich weiß nicht, wie viel ich am Anfang wegschneiden muss. Das, aber jetzt, also laut Aufnahme, Stunde 10. Ja, 10 Minuten. Also mindestens 30 Minuten wegschneiden. Nee, die Stunde irgendwas werden wir hinkriegen. Ja gut. Ich habe mir auch Gott sei Dank aufgeschrieben, dass ich ich muss erst piepen und dann wegschneiden, weil bei 46,50 von der Aufnahme muss ich den Ton setzen. Piep! Ja, aber ist egal. Alles klar. Wir hören uns beim nächsten Mal. Wenn ihr irgendwelche Themen habt, eine E-Mail an bandmaterial@web.de oder einen Tweet @bandmaterial mit dem Hashtag BMPDC. Steht für Bandmaterial Podcast. Oder bei YouTube in die Kommentare. Ja. Ja. Aber vorzugsweise Themen per E-Mail. Unser Social-Media-Beauftragte kümmert sich dann darum. Wir haben zwar keinen, aber er wird sich drum kümmern. Ja, okay. Wir müssen einen kleinen Asiaten beordern. Der soll das alles abchecken. Kennt ihr das nicht von Ingmar Stahlmann so? Ja, bei einer Talentshow, da macht dieses Mädchen eine Rolle vorwärts auf einer Matratze, ne? Und ich sag, das ist doch scheiße! Und danach kamen 2 chinesische kleine Jungs. Die haben geil gespielt, als ging es um ihr Leben. Denn es ging um ihr Leben. So, um das kurz anzureißen für alle, die da mehr von hören wollen. Ingmar Stahlmann, einfach mal googeln. Mega gut. Berliner Comedian. Mein lieblingschinesischer Name? Kaching. Ich fand ja jetzt gut in Hamburg. Oder wo war der? In Hamburg oder Kiel? Oder wo war der? Ai Weiwei? Hab mir gefallen. Ich hab mich fast durchgemacht. Ai Weiwei hat sich ins goldene Buch der Stadt eingetragen. Alles klar. Ach, du Kacke. So. Wir sagen bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss. Tschüss. Tschüss.